abends lieg ich wach, find ich keine Ruhe. Frag ich mich, wofür ist alles, was ich tue? Doch wenn die Hähne krähen am Morgen, schlag ich die Augen auf und staun. Den Morgen seh ich blau und die Welt hat mein Vertrauen. Die Nöte mit den Nächten, wenn die Zweifel mit den Möglichkeiten rechten. Doch wenn die Hähne kräht am Morgen, verwünsch ich alles, was ich sah. Mein Vertrauen.